Deutschlandfunk. Hörspiel. In diesem Juli starb der Schriftsteller, Übersetzer und Essayist Dieter Kühn. Der 1935 in Köln geborene Autor war ein ungeheuer produktiver und einfallsreicher Schreiber. Er verfasste Biografien, Romane, Erzählungen, Kinderbücher, Theaterstücke, Hörspiele und übertrug mittelhochdeutsche Klassiker in ein zeitgemäßes Deutsch. Für sein Lebenswerk erhielt Dieter Kühn 2014 in Mainz die Karl-Zuckmayer-Medaille des Landes Nordrhein-Rheinland-Pfalz. Auch im Hörspiel hat Dieter Kühn mit seinen Texten Maßstäbe gesetzt. So wurde sein Hörspiel Goldberg-Variationen 1975 mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet. 3 Jahre zuvor, also 1972, hatte ein Hörspiel von Dieter Kühn hier im Deutschlandfunk Premiere, Die Spirale. Es ist ein bemerkenswertes Dokument, denn Dieter Kühn hat nicht nur den Text geschrieben, er führte auch Regie bei diesem Stück, in dem er zudem die Hauptrolle spricht. Hören Sie nun Die Spirale, ein Hörspiel von Dieter Kühn aus dem Jahr 1972. Wo kann man hier mit drauf? Mit diesem Gongschlag, bei dem es genau 20 Uhr wurde, 20 Uhr Radiozeit, haben die ersten Sekunden, hat die erste Minute und damit die erste Stunde begonnen von wenigstens 140 Stunden, während ich zu Ihnen sprechen werde, meine Damen und Herren. Sie wissen ja, dass der gegenwärtige Weltrekord im Dauersprechen oder Dauerplaudern derzeit bei 136 Stunden liegt. Das ist also eine ganz beachtliche Zahl. Die Weltrekorde davor lagen bei 131 Stunden und davor wiederum bei 120 Stunden. Da war der Weltrekordinhaber ein Holländer. Mit dem gegenwärtigen Weltrekord von 136 Stunden, so wurde mir verschiedentlich erklärt, also mit diesem Weltrekord wäre die äußerste Grenze erreicht, der ließe sich also nicht mehr brechen. Aber ich meine, Weltrekorde sind dazu da, dass man sie bricht. Und ich würde hier kaum vor Ihnen stehen, meine verehrten Damen und Herren, wenn ich nicht sicher wäre, dass ich diesen Weltrekord sozusagen eigenmündig brechen würde. Danke. Ich darf bei diesem Weltrekordversuch allerdings keinerlei Pausen anlegen. Ich muss hier an diesem unbestechlichen Mikrofon und vor den gestrengen Augen und Ohren der Herren Juristen hier ununterbrochen weitersprechen. Natürlich darf ich mal schlucken oder husten, aber größere Pausen sind nicht erlaubt. Ja, deshalb also weiter im Text. Ich darf als erstes über diesen Weltrekordversuch selbst sprechen. Das liegt ja wohl auch nah und da muss ich mir für die erste Viertelstunde schon mal nicht überlegen, was ich sagen soll. Ich werde also den bestehenden Weltrekord im Dauersprechen oder Dauerplaudern brechen. Die Traumzahl ist dabei für mich natürlich die 150. Ich hoffe nicht, dass er nötig ist. Die 150, also 150 Stunden, wenn man sich das mal umrechnet, und das habe ich vorher oft genug getan, dann sind das 6 Tage, 6 Nächte und noch 6 Stunden dazu. Also sozusagen ein Solo-6-Tage-Rennen, bei denen es allerdings für mich keine Neutralitätsstunden gibt. Nein, das hat damit, glaube ich, gar nichts zu tun. Meine Damen und Herren, ich hoffe natürlich sehr, dass Sie mich bei diesem Weltrekordversuch unterstützen werden. Und zwar durch Ihre Anwesenheit, durch Ihre Besuche hier in dem Lokal. Denn noch nicht. Das sind Ihre Besuche ja nicht nur in den Abendstunden erwünscht, indem man sowieso mal in ein Lokal kommt, sondern auch in den Nachtstunden, in den frühen Morgenstunden, am Vormittag und am Nachmittag. Ich meine, gerade diese späten Nachmittagsstunden oder frühen Morgenstunden, in denen es am schwersten wird, die sind für mich ja keine neutralen Stunden wie bei den Radrennfahrern, von denen der eine dann schläft und der andere pendelt im Bademantel und zeitungslesend herum. Bei mir läuft die Zeit immer weiter. Bei mir gibt es da keine Sprecherleichterungen. Ich kann da höchstens mal was leiser reden. Aber der Mensch ist ja bekanntlich im Gegensatz zum Tier das redende Wesen. Da wäre das also ein sehr menschlicher Weltrekord. Dankeschön. Ja, wissen Sie, wenn ich diesen Weltrekord durchhalten muss, muss ich auch ein bisschen meine Stimmbänder schonen. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Bei diesem Weltrekordversuch habe ich also nur einen Gegner vorläufig und das ist die Zeit. ist, wie gesagt, keine Pause zugelassen. Also weder ein Minuten-Nickerchen. Und wenn ich 15 Sekunden schweige, ist es mit diesem Weltrekordversuch auch vorbei. 15 Sekunden, das genügt. Deshalb bin ich auch gezwungen, das zu tun, was ein anständiger Mensch nicht tut. Ich werde nämlich beim Essen reden müssen. Natürlich werde ich vorwiegend flüssige Nahrung zu mir nehmen, schon um meine Sprechorgane feucht und geschmeidig zu halten. Das werden also, wie sich das bei dem bisherigen Weltrekordunternehmen als am günstigsten herausgestellt hat, vor allem leichte Suppen sein, viel Tee natürlich und Fruchtsäfte. Dadurch werden kaum Pausen entstehen, höchstens für eine Schlucklänge. Jetzt fragen Sie natürlich, meine verehrten Abwesenden, ob man das wirklich wörtlich nehmen soll, ob hier wirklich ohne Pause, mehr oder weniger längere Pause geredet wird. Und da darf ich vielleicht die Frage der Dame aufnehmen, ob es nicht gewisse Gelegenheiten gibt, trotz leichter Suppe und Tee, wo man sich mal zurückzieht. Eben, naja, Sie verstehen schon, warum. Wenn wir also von den Spielregeln dieses Weltrekordunternehmens reden, so muss auch dieser geheime oder sagen wir mal heimliche Umstand erwähnt werden. Das wird sich diesbezüglich folgendermaßen abspielen, dass ich mich hier vom Mikrofon zurückziehe, aber nicht ins Schweigen, keineswegs, sondern eben in ein separates Räumchen, indem ich unbeirrt weiterspreche, so vor mich hinspreche. Und zwar in dieses Handmikrofon, das ich dann abmontiere. Da ziehe ich in dem Fall die Schnur hinter mir, die ist lang genug, das haben wir ausprobiert, damit unterwegs nichts passiert. Sie sehen, auch in diesem Punkt ist alles festgelegt. Da kann sich also nirgendwo ein Ausschlupfwinkel ergeben. Natürlich werde ich hier nicht pausenlos stehen wie jetzt oder am heruntergeschraubten Mikrofon sitzen. Ich werde mich nachts auf ein Feldbett hier legen, das hinter mir aufgeschlagen wird. Sehr bequem ist das nicht, gebe ich zu, aber mit 27 Jahren soll einem sowas ja nichts ausmachen, habe ich mir sagen lassen. Das ist also ziemlich spartanisch, wenn man so will, aber wenn es bequem wäre, das hätte ja auch wieder seine Gefahren, da würde man zu leicht einschlafen. Ich werde mich also nur ausstrecken und den 21.36 Uhr. In zwei weiteren Jahren die Meisterprüfung. Da wurden also Meisterproben, hätte ich was gesagt, also Arbeitsproben verlangt. Herstellung von Pralinen, ein sehr süßes Kapitel. Und dann natürlich das Meisterstück. In meinem Fall eine Torte mit gegossenem Schokoladenaufsatz. Ich bin nämlich Konditor. Das nenne ich ein umstrittenes Kapitel, so ein Gussaufsatz. Also ich persönlich bin der Meinung, das trägt nicht immer unbedingt zur geschmacklichen Krönung bei. Und im Grunde sind die Herren von der Prüfungskommission der gleichen Auffassung. Aber bei so einer Prüfung, da sehen sie es dann plötzlich doch ganz gern. Da gilt nun mal als eine Art Krönung. Mit dem Meisterstück allein, Entschuldigung, ist es natürlich nicht getan. Da wird man also auch in Handwerkskunde allgemein geprüft, in Gesetzeskunde, im Versicherungswesen, in Fragen der Berufserziehung und so weiter und so weiter. Ja, und schließlich erhielt ich den Meisterbrief und damit habe ich theoretisch das Recht, einen selbstständigen Betrieb zu führen oder selbstständig einen Betrieb zu führen, so heißt das wohl richtiger, und Lehrlinge auszubilden. Es hat mittlerweile auch schon angefangen, aber mit der Betriebsführung noch nicht. Ich sagte ja vorhin schon, dass ich diesen Beruf auch deshalb gewählt habe, weil da günstige verwandtschaftliche Bedingungen waren. Jetzt dürfen Sie da aber nicht denken, dass ich den Betrieb damit schon mehr oder weniger in der Tasche hätte. So schnell geht das nicht. Und im Moment zeichnet sich diesbezüglich noch nichts ab. Aber darüber bin ich andererseits auch ganz froh, dass man nicht für alle Zukunft festgelegt. Aber ich habe hier nun auch einen gewissen Ausgleich, seit ich da mal aushilfsweise wegen einem Krankheitsfall bei uns beim Servieren, ja, Sie lachen, aber es ist so, beim Servieren musste ich einspringen. Und bei dieser nebenamtlichen Tätigkeit, wenn man so will, der bin ich auch mehr oder weniger treu geblieben. Aber ich muss schon sagen, ich mache diese Arbeit zur Abwechslung gern, obwohl ich mir eigentlich in dem Punkt eine gewisse Erweiterung gewünscht hätte, indem man also das Konditorei-Café in ein Tanzcafé umwandelt, zumindest abends, sodass man nachmittags die Damenkundschaft hat und abends jüngere Menschen. Dabei hätte ich denn die Ansage und so übernehmen können. Sie wissen ja alle, dass ein guter Plattenjockey den Umsatz ganz erheblich steigern kann. Und wenn man gewisse Vorbedingungen hat und da sagen wir einen gewissen männlichen Charme spielen lassen kann, beziehungsweise damit aufwachen kann und den richtigen Ton findet. Also darauf kommt es eben vor allem an, dass man den richtigen Ton findet oder trifft. Aber so eine Plattenansage, das war da wie gesagt nicht drin, leider, weil so eine Umwandlung eine Frage der Konzessionierung ist. Da braucht man eine besondere Konzession und dazu war die Verwandtschaft leider. 23.07 Uhr. Bei der Arbeitsstelle ist. Also morgens noch die Zeitung lesen, das ist da nicht drin. Natürlich, man guckt schon so rein zwischen Tür und Angel, was da in der Überschrift steht und vielleicht noch so das dicke Druckte, damit man ungefähr weiß, ob die Welt nur vergangene Nacht untergegangen ist oder nicht. Aber Spaß beiseite, ich meine im Grunde genommen die ganze Politik. Wenn man sich das manchmal so anschaut im Fernsehen, diese Verhandlungen und Stellungnahmen, das alles, der Bundestag, nicht wahr, so Auszüge aus einer Debatte, wie ich das so vor mir sehe, da sage ich mir manchmal, was soll das? Ihr redet ja letztlich bloß zum Fenster hinaus. Was ihr wirklich verhandelt, das geschieht hinter verschlossenen Türen. Und das sind meistens ja auch noch Doppeltüren, damit sich ja nichts rausdringt. So gepolsterte Doppeltüren oder Sandtüren. Das ist das Neueste auf dem Gebiet. Ich weiß nicht, ob die anwesend. 0:28. Vorsitzende der Prüfungskommission, die bestand aus einem Vorsitzenden und einem Meisterbeisitzer und einem Gesellenbeisitzer und einem Lehrer, aber das nur nebenbei, um noch ein paar Sekunden totzuschlagen. Dieser Vorsitzende sagte da plötzlich: Sie nehmen also 5 Eier, sagt er. Aber was für Eier sind das? Wie, was für Eier sind das? Ich dachte erst, er hat einen leichten Hiebweg, aber bitte, so eine Frage kann schon einen Minuspunkt einbringen. Was versteht nämlich ein Konditor und ein Bäcker unter einem Ei? Ein Straußenei? Ein Hühnerei? Ein Hühnerei? Ein Entenei? Nicht zutreffendes bitte streichen, zutreffendes ankreuzen. Und da dürfte man natürlich nur das Hühnerei ankreuzen, weil der Verbrauch von Enteneiern laut Lebensmittelgesetz verboten ist. Naja, über das Hühnerei ließ sich jedenfalls ein ausgewachsener Vortrag halten, ein Eiervortrag. Ja. Ließ sich stundenlang über das Ei reden. Also wir können ruhig da ein bisschen Eierkunde betreiben, wenn Sie wollen, denn Sie wissen ja, für den Konditor ist eine Eiersorte oder eine Eierart gültig, das Hühnerei. Und dabei natürlich auch nur das Frischei. Da heißt es also bei jeder Eierlieferung eventuelle Schmutz- oder Knickeier aussortieren. Und wenn man sich bei äußerlich normalen Eiern nicht klar ist, ob die frisch sind oder nicht, dann zieht man den Eierprüfer zu Rate, die sogenannte Eierlampe. Das klingt jetzt natürlich ein bisschen komisch, das Wort Eierlampe. Wir müssen schon entschuldigen, aber Sie kennen das ja alle. Man legt das Ei in ein. 4:19. Die Falle gelegt, in die Fallen, mit Knall und Fall in die Fallen. Ein paar hätten eigentlich bleiben können, finde ich. Man redet schließlich nicht gerne für taube Ohren. Also sind Sie nicht mit gemein, meine Herren Juristen da, von der Jury, Entschuldigung. Ihre 4 Ohren, die sind bestimmt wach auch. Aber wenn die Augen, naja, ist ja verständlich so, auf den Feldbetten, da gehen die Dinger fast von selbst zu. Aber andererseits ist man halt froh, dass man liegt. Aber wenn man schon mal liegt, so auf dem Bett, ne, Feldbett, da will man eigentlich auch schlafen, ist nochmal so, wenn man nichts, falls man da nichts Besseres vorhat. Sie verstehen schon, ne? Aber man wäre ja schon zufrieden, wenn nur die Zeit, wenn die nur was weiterging, bis man so eine Scheißminute, bis man die abgeredet hat, das konnte man sich wirklich gar nicht vorstellen. Das konnte man sich wirklich nicht vorstellen, wie viele Worte so in eine Minute da reinpassen, bis die mal gnädig weitergeht. Da sind pro Sekunde bestimmt 1 Wort oder 2 kurze Worte. 21. 21. Das ist erst 1 Sekunde und mal 60. Erst 1 Minute und mal 3600. Erst 1 Stunde. Und mal 100, das mal 150. Das nicht ausrechnen, sonst kann ich überhaupt nicht weiter. Das lassen wir besser bleiben sonst. 5:26. Lassen, in Plastik schlagen, damit nicht abborgt, damit er nicht abborgt, Teichspitz auseinanderrollen, Ecken dünner, Mitte dicker, Ziegel, Butter, über Heck einschlagen, Teich über, bisschen Überlapp, dreifach über Eck, drei Drittel markieren, das Äußere, das Mittlere, das Letzte und darauf und das Äußere, das Mittlere. Zwischen 6:30 und 8:00. die berühmte Sexwelle, eben so eine Sexwelle, so rasieren und massieren und vibrieren, so richtig eben die Sexwelle geht so rauf und runter, die Sexwelle, so wie eine Welle eben, so die Sexwelle so rauf und so. Fein, also das ist wirklich da fein heraus, hat seinen scheiß Beruf an den Nagel gehängt, der ganz bestimmt, einfach an den Nagel, das Boxen, die Boxhandschuhe, und der hat nebenbei die Welt untergegangen ist oder nicht, das war doch gut, wie, dass man an der Zeitung nachschaut, ob vergangene Nacht die Welt untergegangen ist oder nicht. Da haben die natürlich Spaß gehabt, die Leute. Das in der Zeitung, also Stadtverwaltung tätig und zwar in einer ganz guten Stellung oder Position, wie man so sagt, ne? Aber der war damit nicht zufrieden und eines Tages plötzlich, da sagt er, Schluss, aus, ich will das nicht mehr, ich will mein eigener Herr sein, und da macht er eine Pelztierfarm auf, zusammen mit seinem Schwager, soviel ich weiß, und zwar hauptsächlich Chinchillas. Aber mit den Chinchillas, da ist das nun mal so, dass man vorwiegend abends arbeitet. Ich weiß auch nicht genau, warum. Das hängt irgendwie mit den Lichtverhältnissen zusammen, glaube ich. Und da ist er eben tagsüber sein eigener. 10.46 Uhr. Kollege da, der macht das gut. Der macht das wirklich gut, meine Herren vom Frühschoppen. Glauben Sie. Ja, Prost, Prost, Prost. Sie können mir glauben, ich habe das im Blick, das ist ein prima Kellner. Ich meine, da lacht er, grinst da vor sich hin. Aber ich meine das ernst, bestimmt. Schließlich hat man das selbst gelernt. Geräuschlos, möglichst geräuschlos heran und abwarten, was der Gast anhand der vorgelegten Karte auswählt und so weiter. Zurückhaltung, möglichst Zurückhaltung. Das ist also das A und O im Kapitel der Menschenbehandlung oder Kunst der Menschenbehandlung, können Sie auch sagen. Wirklich, das ist ein Kapitel, das wird einem, Sie können mir glauben, das wird einem ziemlich eingebläut. Vor allem keine Vertraulichkeiten, das wurde uns da immer vorgehalten. Ich meine, das ist auch richtig, aber wiederum nicht völlig richtig. Das ist jedenfalls meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung. Ich habe da zum Beispiel meine Damen im Café. Bei denen weiß ich genau, eigentlich schon beim ersten Besuch, wie ich die zu nehmen habe. Das kann ich Ihnen, meine Herren vom Frühshop, hier ruhig verraten. Und wenn diese Damen ein paar Mal da waren, da stellen sich ganz von selbst gewisse Vertraulichkeiten, aber das sind, wie gesagt, vorwiegend reifere Damen, das will ich hier gleich betonen. Ich sehe manchmal, wenn die ganz ungeniert eine zweite, eine dritte Buttercreme bestellen, dann sage ich scherzhaft, nicht zu viel sündigen Mutti, sonst gibt's zu Hause Verdruss. Und ich biete dann zum Beispiel ein Obsttörtchen an. Das liegt ja nicht bloß im Interesse der Damen, dass die von ihren Cremetochten runterkommen, sondern je nachdem, wie man disponiert hat, liegt das auch im Interesse des Hauses, würde ich mal sagen. Ich sag, denn Tiefkühltruhen oder Tiefkühlschränke schön und gut, aber man kann nicht alles wochenlang einfrieren. Das kostet erstens Stromgeld und zweitens nun mal, hat jedes Obst seine Saison, da muss man die Ware möglichst schnell an den Mann oder eben an die Damen bringen. Deshalb mache ich da manchmal so meine lustigen Bemerkungen. Wer wird denn da mit Buttercreme sündigen? Darf ich der Frau Vorsitzenden vielleicht ein schlankes Obsttörtchen offerieren? Und dann lachen die manchmal, meine Herren, und haben einen Spaß und machen sich fast die Hose nass vor Lachen. Frau Vorsitzende, hat er gesagt. Frau Präsidentin, hat er gesagt. Der goldige Junge. Wie man da so ankommt, das merkt man auch am Trinkgeld. Jedenfalls, die Leute haben es gern, wenn man da persönlichen Umgang pflegt, wenn man seine... 11.33 Uhr. Mein Hunger, Mensch. Vor einer Stunde habe ich schon gesagt, was ich haben will, und ich habe meinen Rahmschnitzel immer noch nicht. Sag dem Küchenchef einen schönen Gruß von mir und hätte eine lange Leitung, eine verdammt lange Leitung. Nachher, wenn die Mittagsgäste eintrudeln, kann ich hier nicht mit vollem Maul reden. Was macht das denn für einen Eindruck? Also 16.07 Uhr. In 2 Minuten herum und ich muss ja nun wirklich schauen, dass ich die Zeit hier rumkriege. Also ein paar Worte zum Baumkuchen. Der entsteht oder wächst nicht wie ein Baum von unten nach oben, sondern der wird waagrecht hergestellt. Und zwar in einer Baumkuchenmaschine, in einem speziellen Baumkuchenbackapparat. Der sieht ein bisschen aus wie ein Hühnchengrill, daran dreht sich also eine Walze. Und auf dieser Walze wird der Baumkuchen Schicht für Schicht gegossen und gebacken. Zuerst umwickle ich natürlich diese Walze mit Fettpapier und das wird fest verschnitten. Zweite Nacht, 22.17 Uhr, Sprechdauer 26 Stunden. Für, dass man ein vereinigtes Europa, ne, dass man das macht, dass man darauf hinarbeitet, das finde ich also wirklich an der Zeit, mit gemeinsamer Sprache und so, gemeinsame Währung. Ich meine, das hat natürlich so seine Schwierigkeiten, wenn man da nur so mal an die verschiedenen Mentalitäten denkt. Damit kommt man in meinem Beruf ja öfter in Berührung. Zweiter Tag, morgens 5.19 Uhr. Ruhe länger, Teichruhe, schöne, weiche Teichruhe. Ruhe im Teich, Teichruhe, schöne, weiche Teichruhe, schöne. Ganz weiche, weiche, weiche Teichruhe. Ach, das ist ja, da muss ich jetzt, Ruhe, Ruhe im Teich, Ruhe, keine Ruhe im Teich, ich muss jetzt, ich hab, und morgen die Herren, ich, Herren Juroren da, ich, tut mir leid, ich hab keine Teichruhe, die Ruhe ist im Teich da, morgens am, wissen ja, ne? Morgen, da wird Teich angesetzt, das ist die Ruhe vorbei, Teich angesetzt, jetzt wird Teich an, Teich und Massen, Teich und Teich ansetzen, bearbeiten, Knetmaschine, Knetmaschine, Kessel, Knetspür, nein, Knethebel, ne? Geht viel besser als mit der Hand, arbeitet richtig durch, nur nicht zu lang, nicht zu lange, sonst reißt der Teich. Der Teich darf nicht reißen, der Teich, der darf nicht reißen. Der Teich, der darf nicht reißen. Der Teich, der reißt nicht. Der Teich, der darf nicht reißen. Und reißt der Teich nicht reißt. Da reißen viele Teige und reißen sich zu Teich. Drum, wenn der Teich den Teich reißt, so reißt der Teich den Reiß. Drum reißen viele Teige. So singt man in der Früh. Der Teich, der darf nicht reißen, weil Teich nicht reißen darf. Dann reißt nämlich das Klebergerüst, meine Herren, und der Teich kann das Gas nicht halten. Kann einfach das Gas nicht halten. Er hat kein Gashaltevermögen mehr, kann sein Gas nicht halten und hält sein Gas nicht mehr. Drum, wenn der Teich kein Gas hält, hält er das Gas nicht. Zweiter Tag, 9.21 Uhr, Sprechdauer 37 Stunden. Außenseiter, gerade die sogenannten Außenseiter, die besten Chancen. Was nun diesen besonderen Fall betrifft, meine Herren Juroren, so machen diese Plattenjockeys auch gar keine speziellen Kurse mit, soviel ich weiß. Die haben da sicher bei verschiedenen Gelegenheiten konferiert und irgendwie ergab sich dann mal eine Chance, dass sie da reinkamen in den Funk. Und wenn man der Beziehung ein bisschen geschickt ist und vor allem, wenn man schon was Publicity hinter sich hat, dann müsste es eigentlich klappen, meine ich. Wissen Sie, was da tagsüber manchmal so geboten wird? Ich will hier gar keinen Sender nennen. Also was da so geboten wird, das ist ja nun auch nicht immer allererste Spitzenware. Ich habe ja bei der Arbeit Gelegenheit genug, dass ich mich da informiere. Wir haben in unserem Arbeitsraum natürlich einen Transistor stehen. Er läuft tagsüber meistens so halblaut, wenn ich gerade die Knetmaschine an ist oder das Rührwerk und so weiter. Da hört man denn so mit halbem oder manchmal auch mit ganzem Ohr hin. Sie wissen ja vielleicht, meine Herren, dass gerade in meiner Berufssparte und in lebensmittelverarbeitenden Betrieben überhaupt, dass da also sehr strenge Arbeitsvorschriften bestehen. Wir haben also während der Arbeit nicht, wir dürfen also während der Arbeit nicht rauchen und so weiter, jedenfalls nicht im Arbeitsraum, weil die Sachen sofort jeden Geschmack annehmen, schon das Mehl. Und deshalb, um da was Abwechslung zu haben, übernehme ich ganz gerne mal das Servieren. Man will ja auch andererseits nicht sein Leben lang Zucker kochen und Schokokuvertüren machen und 1:2:3 Teige und Wiener Massen und deutschen Blätterteig und Cremetorten. Also deshalb schaue ich schon, dass ich da ab und zu ein bisschen unter die Leute komme. Und ich muss sagen, ich mache das auch sozusagen als Vorübung. Ziemlich bewusst, ne? Da lernt man ja, wie man etwas richtig anbringt, so unter die Leute, ne? Das ist da eine ganz gute Vorübung, meine ich, eben im Hinblick auf diese Pläne. Ich muss schon sagen, also, das hier, was hier in der Plattenansage, das sind doch ganz andere Möglichkeiten zur Entfaltung. Man ist da irgendwie, wie soll ich sagen, so am Puls der Zeit. Schauen Sie, das ist eine ganz interessante Sache, man merkt das doch am Echo. Man merkt das doch genau am Echo, was diese Leute finden. Schauen Sie doch nur mal in die Programmzeitschriften rein oder in Illustrierte, was so ein Disc-Jockey, also ich meine ein Spitzenmann in der Branche, vorausgesetzt, ne? Was der allein an Post bekommt, also Fanmail, ne? Das sind ja tatsächlich ganze Waschkörbe. Und dann werden die Spitzenreiter natürlich von den Plattenfirmen umworben, weil ist ja klar, wenn eine Platte öfter im Radio gespielt wird, da steigt der erst richtig so der Umsatz, ne? Der bringt die Hits zum Klettern, das ist wie ein Barometer oder wie das in der zwischen 11.30 Uhr und 15 Uhr. Der Frau Präsidentin vielleicht ein hübsches kleines Obsttörtchen servieren. Ja, das hören die gern, das hören die ausgesprochen gern. Frau Präsidentin oder Frau Vorsitzende, das zieht bei diesen Weibern immer. Darf ich der Frau Vorsitzenden vielleicht ein schlankes Obsttörtchen anbieten? Das heißt, der Mensch einen gewissen inneren Ausgleich hat, möchte ich mal sagen. Wobei es ja nicht so wichtig ist, wo nun speziell der Ausgleich liegt, aber ich meine doch, dass er... Verdammten Durchzug hier! Ich merke, Kälte ist alles zum Teufel mit der Stimme. Da ist die weg. Ihr könnt ja was für frische Luft sorgen oder das gleich wieder Teufel ziehen. In der Sexwelle, nicht? Also ich habe da mal gelesen, was die betreffenden Firmen dafür Umsätze haben. Toll, lass dich da nicht beirren. Hier. Das quietscht nur zufällig so. Nicht? Das ist also ein ganz großes Geschäft geworden. Vor allem der Buchversand, so Bücher von japanischen... Haftleute. Dabei stellt euch vor, wäre sie beinahe nicht entdeckt worden. Da will sie immer noch in dieser kleinen, mittelamerikanischen Stadt leben. Unbekannt und ungenannt. Ich weiß nicht, ob ihr alle die Geschichte der Entdeckung... 18.48 Uhr. Dauernd Flechtgebäck mache, nichts als Flechtgebäck, Flechtgebäck. Da würden Sie die Sache schon anders sehen. Täglich, wöchentlich, monatlich, Larve, ja, Flechtgebäck, Flechtgebäck. Und immer eins über drei unter zwei über vier. Und drei über zwei unter vier über eins und zwei über vier. Unter 1 über 3 und 4 über 1 unter 3 über 2 und 1 über 3 unter 2 über 4 und 3 über 2 unter 4 über 1 und 2 über 4 unter 1 über 3 und 4 über 1 unter 3 über 2 und 4 über 3 unter 1. Dritte Nacht, 21.10 Uhr, Sprechdauer 49 Stunden. Licht mit dem Vereinigten Europa, das ist ein verdammt schwieriges Kapitel, wenn man die alle unter einen Hut bringen will. Wenn man schon allein an die verschiedenen Mentalitäten denkt. Also in meiner Branche kommen wir öfter mit Ausländern zusammen und wie die sich im Einzelnen so verhalten und was die bestellen und das in welcher Reihenfolge, das ist ja oft erstaunlich. Natürlich, wenn man, ja, doch können Sie glauben. Ja, das ist klar, aber in welcher Reihenfolge, darauf kommt es an. Ja, aber das wissen die auch, das wissen die eben nicht immer. Das wissen die nicht immer. Ne? Natürlich, wenn man, wissen Sie, ein bisschen psychologisches Fingerspitzengefühl hat, da kann man sich schon drauf einstellen. Und gerade in puncto Menschenkenntnis hat man ja nun doch so einiges gelernt. Da entwickelt man so richtig eine Art Einstufungsblick. Wir hatten da im Kurs einen Empfangschef eines bekannten Hotels, nee, Frau. Ein fabelhafter Mann, wie der mit den Leuten umgehen musste, ob das nun Vertreter des Highlife waren oder einfache Angestellte. Er hat also immer den richtigen Ton gefunden. Naja, also jedenfalls bei dem hatte ich eine Art Probezeit. Und er hat mehrmals gesagt, dass ich da so schnell das Wesen eines Menschen erfassen konnte, vom ersten Blick her. Also darüber wäre er wirklich erstaunt. Aber wie gesagt, wenn man da ein bisschen psychologisches... 23.05 Uhr. Früher unheimlich prüde. So zu Kaiser Wilhelms Zeiten, da hat der Ehemann noch nicht mal seine eigene Frau gesehen, also richtig. Und das ist eben genauso, ich meine jetzt nicht mit dem Ehemann, sondern mehr im Allgemeinen. Nee, kommen Sie hier, ich muss das durchhalten, sondern mehr im Allgemeinen. Ne? Das ist eben genauso. Ja, Mann, ich rede doch erst, ich weiß schon gar nicht mehr, guck mal auf die Uhr, wie lange ich schon rede, Mann. Ich muss. Nee, dann ist ja egal, was ich rede. Hauptsache ich halte es. Ich habe jetzt erst mit normalen Sex angefangen, gleich kommt der Gruppensex. Also, das ist genauso wie wenn der Körper lange keine Vitamine kriegt oder sonstiges, was lebensnotwendig ist, zum Beispiel Kalk. Das hat man im Krieg gehört. Also da hat man gehört, dass im Krieg die Frauen im Keller Verputz geleckt haben. Und darum geknabbert. Wenn ich das mal ein bisschen Spaß habe. 2.18 Uhr morgens, Sprechdauer 54 Stunden. Kleber stark sein, bei direkter Führung, Teichführung. Direkter Teichführung, Kleber stark sein. Und bei indirekter Teichführung nicht Kleber stark. Moment, wie war das? Wie war das noch? Kleber stark, Kleber weich. Also. Kleber starkes Mehl, wenn der Teich indirekt, also bei indirekter Führung des Teichs, nimmt man Kleber starkes Mehl. Nein, für die direkte, für die für die direkte Führung nimmt man das, ja, wie war das, was wir wohl noch zusammenkriegen? Kleber stark, Kleber weich. Also Kleber weich für indirekt, Kleber weich für direkten Teich. Kleber weich, direkt der Teich. Kleber weich, direkt der Teich. Da ist die Teichruhe länger. Kleber weich, die Teichruhe länger. Kleber weich, Teichruhe. Dritter Tag, 7.10 Uhr. In Ihren Horizont, meine Damen, man weiß ja nie, wozu man etwas brauchen kann, nicht wahr? Vielleicht kommen Sie mal in die Verlegenheit oder es ergibt sich so die Gelegenheit, dass Sie auch in einer Konditorei sauber machen. Ich meine, da wäre es ganz gut, wenn man zum Beispiel über das Vorhandensein und die Wirkungsweise von Mehlwürmern Bescheid weiß. Ich gebe zu, die kommen zwar selten vor, aber dann machen sie sich auch ziemlich bemerkbar. Die fressen nicht bloß das Mehl, die legen auch ihre Eier ins Mehl. Einfach ins Mehl, stellen sich das vor. Und da kriecht dann der Nachwuchs aus und stößt seine Bälge ab, natürlich im Mehl. Und die häuten sich dauernd, die Biester. Fressen das Mehl, eiern ins Mehl, häuten sich im Mehl, kacken ins Mehl, vermehren sich im Mehl. Und die haben auch gleich mehrere Bruten im Jahr. Das geht jeweils in die Hunderte und Tausende mit den Eiern, jawohl. Ja, 15.000 Stück im Jahr, das ist eine ganz normale Quote. So halten die es mit der Vermehrung. Nur gucken Sie nicht so weg, meine Damen. In Ihrem Fach muss man das auch wissen. Ja, ja, wie... Na, das kann man, können Sie ruhig wissen, können Sie sich ruhig solche Sachen mal anhören. Das können Sie alles im Beruf mal brauchen, nicht? Es kann ja mal sein, dass Sie in einer Konditorei putzen, nicht? Im Arbeitsraum, im Lagerraum. Da wissen Sie dann schon ganz genau, worauf es ankommt. Ich meine, ich weiß, ne? Das genau mit den Viechern wie mit den Ratten. Die vermehren sich auch wie die Däubel. 5-6 Mal im Jahr und mindestens ein halbes Dutzend. Und die lassen sich gar nicht mal so leicht beseitigen, wie zum Beispiel die Mäuse. Bei denen legt man Fraßgifte aus, vergiftetes Getreide oder Brotscheiben mit leckerer Giftpaste bestrichen und hops gehen die hops. Ich meine, die Ratten, die sind da ja viel gewitzter. Denen muss man erstmal unvergiftete Köder vorlegen und sie daran gewöhnen, dann einmal Gift rein, Rattengift und futsch. Aber das heißt noch nicht, dass es immer so klappt. Bei Ratten muss man sich dauernd was Neues einfallen lassen. Wir hatten da mal eine Zeit lang eine Aushilfe, einen Bäcker im Ruhestand. Und der wollte zum Beispiel den Rattenmännchen einen Stachel anschnallen mit einem Gurt in dem Bauch. Und zwar so, dass der schräg nach vorne steht. Sie kapieren schon, ne? Und wenn das jetzt so weit kommt bezüglich Bespringung, dann dringt nur der künstliche Stachel ein und der ist vergiftet. Ja, warum putzen Sie jetzt da hinten in der Ecke? Na jedenfalls... Das Rattenmännchen würde da nie so richtig zur Sache kommen, weil das Ding ja davor angeschnallt ist. Und darum müsste sich immer neue Weibchen suchen, auf diese Weise ganz schön auf. Dritter Tag, 12.08 Uhr, Sprechdauer 64 Stunden. So trifft mit den Frauen, das ist ja doch eine ziemlich teure Angelegenheit, würde ich sagen. Man will ja auch mal anständig ausgehen in ein gepflegtes Restaurant, in eine gute Hotelbar und... Bei der Gelegenheit möchte man denn auch, dass sie da was aussehen. Und da ist es natürlich nicht immer ganz leicht, wenn man da finanziell mithalten, also auf der Höhe halten. Zwischen 16 und 19 Uhr. An das rechte Ende des Mittelbruchs, dann linke Hand an die Mitte des Mittelbruchs und wieder rechte Hand vorn links herum. Die hebt das Tischtuch mit an, fast darauf das linke Ende des Mittelbruchs und dann mit dem Schlussgriff raus, also mal was anderes, was ganz anderes. Da muss man eben mal die Tapete wechseln oder... Und da fahre ich dann mit ein paar Freunden nach Berlin, deswegen ist nicht so provinziell, da ist so ein Hauch von Welt. Da wird dann Schicht auf Schicht, also da ist zuerst mal ein Fettpapier, nicht wahr? Und dann der Teich. Das geht da Schicht um Schicht, da kommt der Teich, sieht man ja schon in der Reklame, das sieht man ganz deutlich. Da wird ja kaum noch eine Zahnbürste und ein Mädchenbein verkauft und wie das so heute. Was das Zeit, das hat man wirklich nicht gewusst, als wenn das jetzt so Minute um Minute, man hat da das Gefühl, man muss da jede Minute treten, so ein Tritt in die... Ein scheiß Fraß vorsetzen! Ich reiß euch den Saftladen hier raus, ich hole euch hier Publikum wie noch nie, da muss ich wohl noch darum bitten, dass man mir hier eine anständige Suppe verpackt. 1.43 Uhr, Sprechdauer 77 Stunden. Teich machen, geschlagener Teich, gerührter Teich. Schwerer Teich, einfacher Teich, wieder Teich und nochmal Teich. Täglich Teich und nächtlich Teich, immer Teich, nur noch Teich, nicht als Teich, verdammter Teich, Scheiß in Teich. Der Teich darf nicht weich sein, läuft auseinander, gare nicht zu schwach sein, nicht zu kalt arbeiten, gut bemehlt abpressen, nicht die Maschine verschmieren, flott ausgehren, ausgehren und ausstoßen, viel Butter, wenig tun, wenig Butter, viel tun, Ziehfett rein, zieh Butter, ein Pfund Mehl und ein Pfund Butter, bäh, fester Kleber. Fest muss er kleben, der Teich, den Teich bearbeiten, rund zustoßen, kreuzweise einschneiden, bearbeiten, rund zustoßen, kreuzweise einschneiden, bearbeiten, rund zustoßen, kreuzweise einschneiden, zustoßen, einschneiden, kreuzweise zustoßen, einschneiden, kreuzweise zustoßen, einschneiden, kreuzweise zustoßen. Vierter Tag, 8.15 Uhr, Sprechdauer 84 Stunden. Du dir auch immer schön die Füße, ja, Kollege? Na, brauchst nicht sagen, reicht ja, wenn ich armer Hund rede, bis hier die Zunge aus dem Maul hängt. Hier am Hals, ach, das war auch schon ganz ausgeleiert, kein Wunder nach 84 Stunden. Aber wie steht's mit den Füßen, ne? Das ist doch sicher alles, ne? Ja, das kann man schon denken, ne? Wer so einen ganzen Tag auf den Füßen ist und Schuhen ist, der wird da leicht anfällig. Ich hab keine heißen Füße, mein Lieber, davor ist keiner sicher, ne? Deswegen heißt es doch immer, dass man täglich die Füße wechselt. Also hätte ich jetzt Füße wäscht, ne? Also die Füße waschen muss, heißt es doch immer, ne? Und zwar möglichst mit Seife. Und täglich schön brav die Strümpfe und die Schuhe entlüften. Und wenn man die Strümpfe über Nacht schön entlüftet, weißt du, und im Bett nicht anbehält, ne? Da sind die natürlich erfahrungsgemäß viel saugfähiger, ne? Ja, und alle zwei, drei Tage waschen ist ja klar, also die Strümpfe, ne? Und die Füße, falls das mit Wasser und Seife allein nicht hinhaut, dann wäschst du die eben mit Lysol? Lysol, ne? Das heißt doch mit einer Lysol-Lösung, nein, das stimmt nicht. Das hieß anders, Moment, ich hab's gleich, das liegt mir... warte mal, das hieß Lysoform, ja, so hieß das. Lysoform, ne? Ja, ich glaube ja. Also da wäschst du schön die Füßlein mit so einer Lysoformlösung und dann einpudern, besonders da zwischen den Zehen oder einreiben mit deinem Talg, aber weiß ich den Namen im Moment auch nicht mehr. Irgendwas mit sowieso Talg oder... Naja, also jedenfalls was da so an schweißlinderndem. Vierter Tag, 19.10 Uhr. Sie ist einfach, sie ist großartig, einfach großartig. Das merken wir auch gleich bei der Aufnahme, Freunde, da hat das Glück dabei zu sein. Und jetzt muss man als Jockey eben was erzählen, wissen Sie, so Dinge, die der Hörer noch nicht weiß, und dadurch entsteht dann eben der besondere Kontakt, das direkte Fluidum, nicht wahr? Das müsste also ungefähr folgendermaßen gehen. Kommen Sie, gehen Sie ruhig hier vorbei. Ja, der Rekord, die Stimme ist einigermaßen weg, aber ist viel ist nicht mehr da. Es geht so auf und ab, wissen Sie, das wie so eine Spirale, das dreht sich so. Naja, nur reden Sie mal so lange, vierter Tag und abends um 7, ne? Also wie gesagt, das müsste also ungefähr folgendermaßen gehen, also dass man also ungefähr folgendermaßen sagt, Freunde, das klappte gleich von der heißen Probe weg auf Anhieb. Sie sagte einfach, versuchen wir es mal. Und dann ging sie ans Mikrofon, schneide das mal mit. Und diesen ersten Mitschnitt habt ihr nun gehört. Da musste nichts wiederholt werden, nichts reingeschnitten. Das ging gleich frisch weg aufs Band, auf die Platte. Und ich meine, das hört man, dass da nicht lange rumprobiert und rumlaboriert wurde. Ja, und damit gleich die nächste Aufnahme für euch. Jetzt müssen natürlich Namen kommen von Hörern. Also für euch ganz speziell habe ich die nächste Platte ausgesucht. Auch sie gesungen, ratet mal. Gesungen von wem wohl? Wer mag das wohl sehen? Fünfte Nacht, 0 Uhr 2, Sprechdauer 100 Stunden. Hier so mit einer Gurke rumkrache, man soll ja nicht mit vollem Mund reden, bei Gurken schon gar nicht. Aber wenn man so die 100-Stunden-Grenze erreicht hat, geschafft hat, ne, hat man doch das Recht auf eine Gurke verdient, meine ich. Ja, Ach, verdammt erfrischend, seine Essiggurke, muss ich schon sagen, so saftig und krachig, unheimlich erfrischend, finde ich. Obwohl, ich muss zugeben, wenn man richtig kaputt geht, richtig kaputt ist, dann würde man das auch nicht hochkriegen. Und ich muss schon sagen, es hat in der letzten Zeit Stunden gegeben, mein Lieber, vor allem nachts. Jetzt habe ich gedacht, ich kriege die Kurve nicht mehr, also da kommt man schwer ins Schleudern. Aber jetzt, wirklich, ich muss sagen, ich bin ganz sicher, dass ich den Weltrekord schaffe, den Weltrekord schlage, da bin ich ganz sicher. Ich fühle mich im Moment wieder völlig auf der Höhe, wirklich. Ich bin völlig fit jetzt, kann mir nichts mehr dazwischen kommen. Die Herren Vorräter, die reden jetzt alle im Grund und Boden, die werden ganz klein. Die werden ganz klein und hässlich, das sah ich Ihnen schon im Voraus. Und noch ein paar andere Leute dazu, die werden auch ganz klein und hässlich. Ja. Prost Kroke, wirklich fantastisch saftig. Man wird sich jetzt natürlich fragen, muss es zur Feier der 100-Stunden-Grenze wirklich eine Gurke sein? Ausgerechnet eine Gurke. Unbedingt eine Gurke. Ja, muss eine Gurke sein, auf Biegen und Brechen. Ich bin also geradezu geil auf Gurken. Ich habe fast das Gefühl, ich wäre schwanger. Und das Gurkenwasser sauge ich gleich hinterher. Sie werden sehen, wenn ich die beiden Gurken hier verputzt habe, dann. 5.18 Uhr. So, schau mich mal. Das Mehl unterziehen. Und so mit der Ehe, schau mich mal. Eiweiß mit Zucker. Aufschlagen. Mit Mehl unter die Buttermasse melieren. Eier aufschlagen. Mit Butter, schau mich mal. Alles schau mich. Eigelb unterziehen. Und Eiweiß mit Zucker aufschlagen. Schau mich schlagen. Schau. Butter mit Mehl, Schaumig rühren. Eier, Mehl und Butter, Schaumig rühren. Butter, Schaum, Zuckerschaum, Mehlschaum, Eierschaum. Unterziehen, melieren, anschlagen, unterziehen. Butter mit Mehl, Schaumig rühren. Ganz ein mit Zucker, warm anschlagen. 5. Tag zwischen 11 und 14 Uhr. Wir sagen, dass diese Sexwelle auch ihre Meriten hat. Obwohl, andererseits muss man ja leider sagen, dass da jede Romantik, die machen das doch bloß noch so, da weiß, ob die Welt nun vergangene Nacht untergegangen ist oder nicht. Also, was da eben so passiert ist. Aber was ich meine, ich bin da persönlich die Mittelfalte da und dann. Dann kommt die linke Hand, die kommt an die Mitte dieses Mittelbruch. Doppelziehen, die kann Raumziehen, alles. Manchmal sollte da mal so Tage. Die lassen mich reden und reden, überhaupt kein Interesse, dass ich mal Auskunft gebe oder die Erfahrungen, die man so gemacht hat. Die lassen mich einfach reden und reden, Die lassen mich ja nicht so viel futtern, Mutti, nicht so viel futti mit der Mutti, die Sachen da rein in die Mutti. 14.05 Uhr. Sprechdauer 115 Stunden. Probierglas und die paar Pfennig pro Tasse Kaffee und nicht mal 10% für die Speisen. Also wenn ich das dafür machen würde, meine Herren Juristen, da wäre ich ein ganz armer Hund, das kann ich Ihnen sagen. Aber das ist in Wirklichkeit, das ist bloß ein Durchgang für mich. Verstehen Sie, so eine Durchgangspassage. Und das mache ich auch bloß einmal, da können Sie Gift drauf nehmen. Zu den Typen gehöre ich nicht, die da so ihre Tour draus machen. So sehe ich ja wohl nicht aus, oder? Jedenfalls, das ist das erste und das letzte Mal hier, das kann ich Ihnen sagen, das. Ich habe sowieso schon das Gefühl, meine Lippen und das hier, das ist nie wieder normal. Da schlottert mir da alles runter wie so eine Hottentottenschürze, wenn ich das mal so krass ausdrücken soll. Also wie gesagt, damit würde ich mich nicht begnügen. Freie Verpflegung, das bisschen Umsatzbeteiligung, die Pauschale hier anteilig am Gesamtverdienst. Also damit würde ich, darauf kommt es mir bestimmt. 18.53 Uhr. Mit zwei Kollegen, also nicht Kollegen, nicht direkt Kollegen. Das waren also zwei Bekannte von mir. Wir waren da nach Berlin geflogen zu einem Wochenende. wir wollten uns mal ein anständiges Wochenende und da waren also, wir waren kaum da, wir saßen gerade und schon, wir hatten gerade das erste Bier und irgendwie, ich weiß auch nicht, da hatten wir schon Krach auf irgendeine Weise. Jedenfalls, ich hatte so eine Wut, ich hab derart die Wut gekriegt, ich habe gesagt, scheiß drauf. Und dann bin ich, da habe ich mir das nächste Taxi geschnappt und gleich wieder raus da zum Flugplatz, also zum Flughafen. Und da bin ich mit der nächsten Maschine, da bin ich ganz hart in der Bitte. 23.41 Uhr, Sprechdauer 123 Stunden. Die sollen mich, die können mich alle mal, die ich jetzt den, die mich einfach, den werde ich zeigen, mit denen nehme ich noch auf, die Knicker da, und das mal ich. 123, die Knicker da, das sollen die mal, die mit denen werde ich es zeigen da. 123, da das sollen die mal, die Knickeier da, den werde ich zeigen, die werde ich alle, die hau ich alle in die Knickeier, den werde ich zeigen, die Knickeier da, die haben wohl, sind einfach, ich werde sie zeigen, den werde ich zeigen, die Knickeier. Sechster Tag, 0 Uhr 17 morgens. Eben überhaupt nicht weiter, es geht überhaupt nicht weiter, das. Ich muss noch weiter. Ich muss ja nicht der Zeiger. Das muss doch. Muss weiter. Ich geh nicht weiter. Ich höre mein Hals da. Alles so auf und so. So rau die Zunge. Ich bin doch. Scheiß Zeit. Ich kann doch hier nicht. Scheiß Zeit. Weitergehen. Ich sag weitergehen. Das muss doch weitergehen. Überhaupt nicht weiter. Ich muss doch. Scheiß Zeit. Ich. Überhaupt wirklich. Das auf, alles, das Ganze auf, mein Hals. 2 Uhr 51, Sprechdauer 126 Stunden. Geht das auf Kochen, kocht er so auf Blech. Abschöpfen das Zucker. Aufkochen, Hilfe, ich muss kotzen, Zucker. Immer Zucker aufkochen, aufkochen, Blech. Ich will das nicht, ich will nicht mehr. Aufkochen, Blech. Aufkochen, der Zucker. Abschöpfen, alles Zucker. Abpinseln am Pinselrand, das Zucker. Abpinseln am Kessel, am Kesselrand. Abpinseln den Zucker am Pinselrand. Ich den Zucker, Pinsel, Blech. Abpinsel ich also. Kocht er so auf, Zucker ich, ne? Zuckerchen, so ein Glas. Abpinseln am Zucker, der. Okay, ich das Pinsel am Pinsel und ich der Pinsel, dass ich Zuckerpinsel. 3 Uhr 11, Sprechdauer 127 Stunden. 127, das geht überhaupt nicht. Ich will doch das. Das geht, das geht überhaupt nicht. Das muss doch nicht. 127, das muss doch nicht. Ich will doch 127. Muss das kann doch nicht, das muss ich. Ich muss Alter, riech das. Das ist die, Zunge, das ist die. Ich muss doch die, das. Das ist die. Die Zunge, ich die. Ich blech das alles. Ich blech das. Ich das alles. Ich, ist das alles? Ich das. Die Spirale, Hörspiel von Dieter Kühn, Regie Wolfgang Breuer und Dieter Kühn, Produktion Deutschlandfunk 1972.